1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine offene Themennacht heute wieder. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das frage ich euch und ich bin gespannt auf eure Anrufe. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Ulrike. Hallo Ulrike. Hallo Domian. 33 bist du. Ja, 33. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, also ich bin seit 8 Jahren unglücklich verliebt. Seit 8 Jahren? Ich wiederhole, 8 Jahre. Ja. Unglücklich verliebt. Erzähl mal. Ja. Also das ist so, das ist ein Mann, der hat ein Fahrradgeschäft. Schon mal und, nicht schlecht. Ja, und darüber haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann sind wir uns auch näher gekommen und dann habe ich halt eben gemerkt, so dass ich mich in ihn verliebt habe und er hatte eigentlich am Anfang auch Interesse gehabt. Ja. Und dann habe ich mich auch ziemlich dumm benommen und dann hat er einen Rückzieher gemacht. Wieso dumm benommen? Was hast du getan? Ja, ihn unter Druck gesetzt, sodass ich irgendwie, also das, nein, anders. Wir haben, einen Abend haben wir zusammen geschmust, ein bisschen gekuschelt und so. Ja. Und da wollte er eigentlich auch mehr. Ja. Nur dann habe ich dann abgeblockt, dann wollte ich in dem Moment nicht, weil du, ich... Du hast dich geziert. Ja. Warum wolltest du nicht? Ja, weil das bei ihm im Laden war und... Ach so. Ja, warum denn nicht im Fahrradladen? Wenn es nicht gerade im Schaufenster ist, ist doch egal. Naja, egal. So war es jedenfalls. Du. So spontan war ich halt eben nicht. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass es für ihn nicht dasselbe ist wie für mich. Weil ich hatte das Gefühl, wo ich so in seinen Armen war, so... endlich zu Hause angekommen, so irgendwie. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es für ihn dann in dem Moment nur Sex gewesen wäre. Und plumper Sex. Ja, plump vielleicht nicht, aber... Naja, ich verstehe schon. Halt eben ohne das entsprechende Gefühl dabei und... Okay. Dass ihr Frauen auch immer gleich mal das ganz große Gefühl haben wollt dabei am Anfang. Nein, war jetzt ein Scherz. Ja. Erzähl mal weiter. Stimmt ja, ich finde, es stimmt ja auch. Ne? Anstatt man erstmal... Ja, so, und wie ging es da weiter? Da war er sauer, oder wie? Nee, das hat er eigentlich akzeptiert so in dem Moment. Nur, ja, ich war damals auch in einer schwierigen Situation mit Umzug und hin und her und dann habe ich leider Alkohol getrunken und dann habe ich ihm ein paar Sachen an den Kopf geworfen. Irgendwie, ja, du willst mir auch nicht jetzt hier helfen, weil er erst sagte, ich würde dir ja helfen und so. Und dann, ja. Dadurch kam es dann halt eben durch den Alkohol, weil ich mich ziemlich dumm benommen hatte. Dann hat er eigentlich einen Rückzieher gemacht. Ja. Und dann... Wart ihr denn de facto überhaupt mal eine Weile zusammen? Nee, wir sind dann eigentlich seitdem nur befreundet. Wir waren nie zusammen. Ihr wart nie zusammen? Also bis auf, dass wir zweimal so ein bisschen gekuschelt haben. Achso, es gab nicht einmal Sex, richtig? Nein, nur ein bisschen... Gekuschelt. Schmusen, ja. Also ihr wart nicht zusammen, es gab keinen Sex? Nein. Und... Jetzt stellst du das gleich so hin, so als ob das irgendwie ja so eine Art, weiß ich nicht, Liebeswahn ist oder so. Ein was ist? Ein Liebeswahn ist oder so. So weit sind wir noch nicht. Ich stelle nur gerade mal eben fest. So, und das Ganze liegt aber jetzt 8 Jahre zurück und seit 8 Jahren beschäftigst du dich mit diesem Mann, der jetzt aber nichts mehr von dir will? Ja, nur Freundschaft. Wie oft seht ihr euch? Sag mal, kommst du im Fernsehen zeitverzögert an? Kann das sein? Ja, ne? Genau. Guck nicht hin, das irritiert voll. Das verwirrt dich. Guck, dreh dich rum. Das ist das Beste. Wie oft seht ihr euch? Eigentlich jeden Tag. Jeden Tag. Wohnt ihr in der Nähe? Ja, wir wohnen in derselben Stadt und ich bin dann immer abends bei ihm im Laden, weil er arbeitet bis spät in die Nacht rein. Ja, und ihr seid sowas wie Freunde? Wir sind... Es ist so, wenn wirklich mal irgendwas anliegt, wenn ich wirklich mal irgendjemanden brauche, wenn ich mal irgendwo nachts stehe und nicht da wegkomme oder... Könntest du ihn anrufen? Ja, Hat er inzwischen eine Frau, Freundin? Nein, nee. Er lebt mit seiner Mutter zusammen. Ach, er lebt mit der Mutter zusammen? Mhm. Wie alt ist denn der Knabe? 54. 54? Hatte er schon mal eine Beziehung? Nee, eine Beziehung hat er, soweit ich das weiß, soweit er mir das gesagt hat, noch nicht gehabt. Hat er immer mit seiner Mutter zusammen gewohnt? Er hat mal 3 Jahre woanders gewohnt, weil er dann in einer anderen Stadt selbstständig war, aber ansonsten hat er immer zu Hause gewohnt, ja. Mit 54? Ja, ich habe früher auch gedacht, oh, das ist aber komisch, so Muttersöhnchen oder so, aber das ist in dem Fall nicht so. Das ist bei ihm wirklich so, weil er halt eben durch das Geschäft und weil sie ja auch mit ihm im Geschäft arbeitet und weil er sowieso so gut wie keine Freizeit hat und dann eigentlich nur zum Schlafen zu Hause ist und demzufolge. Wäscht die Mama dann noch die Socken vom Sohnemann? Ja, okay, sie macht die Wäsche, ist ja auch. So. Ich meine, er arbeitet ja auch den ganzen Tag. Okay, so. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass du seit 8 Jahren in den verliebt bist. Weiß der das eigentlich? Er weiß das. Ja. Er weiß das. Wie oft oder ja, wie oft hast du es ihm schon gesagt? Ich habe es ihm gesagt, ich habe es ihm geschrieben. Immer wieder? Öfter, ja. Wahrscheinlich sollte man viel öfter den Mund halten, weil Liebe sollte man wahrscheinlich gar nicht aussprechen. Und wie hat... Liebe sollte man fühlen. Ja, ja, in der Tat. Wie hat er dann darauf reagiert? Dass er mich halt eben nicht liebt und ja, dass es für ihn nur Freundschaft ist, dass da zwar gewisse Sympathien sind, aber nur ich denke halt eben immer, da ist doch mehr, dass er vielleicht irgendwie Angst vor einer Bindung hat oder vor emotionaler Nähe oder... Ich denke gerade was anderes, Ulrike. Ja? So verplemperst du dein Leben? So verplemperst du deine Zeit? Ja, ich denke immer noch, dass die Chance besteht. Ist doch albern. Nach 8 Jahren ist das kompletter Quatsch. Da hast du dich in etwas hineinverstiegen und festgebissen. Der hält dich ja auf Abstand und diese gute Bekanntschaft oder Freundschaft ist für den wahrscheinlich okay. Schade, dass der inzwischen keine andere Frau hat, dann würdest du eines Besseren belehrt. Er sagt ja, er will überhaupt keinen. Es hat bei ihm noch nie geknallt. Ja, dann wären wir beim anderen Thema, wer weiß, was mit dem Typ so los ist. Vielleicht hat er doch irgendwie, ist er doch sehr kompliziert. Und das mit der, dass er mit 54 immer noch bei der Mutter wohnt, ist vielleicht nicht nur auf das Fahrradgeschäft zurückzuführen. Er hat noch niemals eine längere Beziehung gehabt. Nein. Weil es bei ihm noch nie geknallt hat, sagt er. Ja, warum hat es denn noch nie geknallt? Ist er vielleicht schwul? Nee, das habe ich ihn gefragt, ist er nicht. Ja. Außerdem hätte er ja dann nicht mit mir schlafen wollen, oder? Stimmt, ja. Ja, man hat ja schon alles gehört. Also man hat schon alles gehört. Nee, also der ist nicht schwul. Ja, Ulrike. Und nu? Ich weiß nicht, ich habe eigentlich gehofft, dass du mir entweder... Ich meine, gut, ich habe mir eigentlich gedacht, was du mir sagen wirst. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass du mir vielleicht einen Rat geben kannst. Weiß ich nicht, wie man es aus ihm rauskitzeln kann, weil ich habe immer das Gefühl, da ist irgendwas ist in ihm und irgendwas ist eine Blockade und irgendwie. Ja, gut, das ist vielleicht die Hoffnung der Leute, die es einfach nicht kapieren wollen. Was willst du denn noch machen, als mehrfach von ihm zu hören? Oder was soll noch geschehen, als mehrfach von ihm zu hören, ich bin nicht in dich verliebt? Und wenn du das nach 8 Jahren, ich weiß nicht, wie viel mal gehört hast, Hammer, was willst du denn noch hören? Denkst du denn ganz tief in ihm verschüttet, ist die ganz große Liebe zu dir und da muss nur irgendein Wunder geschehen und das rauskitzeln und dann liegt er dir zu Füßen? Das ist doch Kitschkram, ist das doch. Nicht die große Liebe, aber Zuneigung kann ja wachsen, vielleicht braucht er nur länger bis bei ihm. Dann mach mal so weiter, bis du 50 bist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Irgendwie läuft einem ja tatsächlich die Zeit davon. So, genau, und das ist dein Leben. Wir verabschieden uns mit Handschlag. Ja. Vielleicht bin ich dann in 8 weiteren Jahren so weit, dass wir uns mal in den Arm nehmen. Ja, na super. Und das ist deine ganze, ich will nicht Jugendzeit sagen, aber du bist ja erst 33, aber 8 Jahre, das muss man sich ja vorstellen. Konzentrierst du dich auf diesen Mann und bist natürlich, glaube ich, dann für alle anderen Sachen auch blockiert. Ja, weil er so einfach wirklich der Mensch ist, den ich mir als Partner für mein Leben vorstelle. Ja, aber er ist nicht dein Idealpartner, weil er dich nicht liebt. Und da muss man irgendwann auch mal lernen, sich zurückzunehmen und von diesem Traum Abschied zu nehmen. Liegst du in der Badewanne? Nee, mein Hund trinkt gerade. Ich wollte schon sagen, falls du jetzt gerade was schlammerst. Es kluckerte so. Nichts dagegen, weil du in der Badewanne mit mir telefonieren würdest. Wäre mal was ganz Neues, aber... Nee, das war nur mein Hund, der hat getrunken. Hast du auch in den ganzen 8 Jahren mit niemandem geschlafen? Doch, ich hatte jetzt die letzten 4 Jahre habe ich keinen Sex mehr gehabt. Ich habe 2003 mal eine 6-monatige Affäre gehabt, einfach weil ich das Alleinsein nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Mit so einem Typ, der war schon mir sympathisch, aber der war jetzt, ich weiß nicht, in den verliebt oder so, der war sympathisch, hatte eine gewisse Ausstrahlung und den habe ich halt eben kennengelernt und dann, ja. Nur verglichen mit ihm, dann ist jedermann, er ist wirklich auch was Besonderes, so, er hat... Ja, ich glaube dir das, aber du hast ja da eine monströse Statue erschaffen. Nein, er ist zum Beispiel jetzt in seinem Geschäft, er verschenkt lieber 5 Euro, bevor er... Mag ja sein, mag ja sein, dass er ein toller Typ ist, mag sein, dass er ein guter Mensch ist, mag auch sein, dass er ein geiler Typ ist. Aber das ist alles egal für dich in dem Fall, wenn der sagt, ich liebe dich nicht. Wenn was soll ich machen? Soll ich den Kontakt ganz abbrechen? Würde ich, als radikal... Normalerweise wäre das eigentlich das Einzige, wie ich von ihm wekomme, weil wenn ich mit ihm befreundet bin und wir gehen dann auch mal spazieren, wir treffen uns mal und so und weißt du, wie das ist? Du möchtest so gerne einfach nur mal in den Arm genommen werden. Ja, aber du musst es kapieren, dass er dich nicht in den Arm nehmen will. Der hat da keinen Bock drauf. Der hat keinen Bock darauf, dich in den Arm zu nehmen. Und hat das längst gemacht. Ich glaube, dass die Radikalkur das Beste ist. Andersrum will er das ja auch nicht, dass ich dann ganz gehe. Ja gut, das ist ja alles egal, was er will. Es geht jetzt um dein Leben und um dein Glück. Und dein Glück ist dieser Mann nicht. Dieser Mann blockiert dein Glück. Also weg von dem. Und mit offenen Augen nach anderen Typen schauen. Ich weiß, dass das alles... Ich fürchte, dass du... Dass ich das so sagen werde. Sagst. Ja, ich habe eigentlich, wie gesagt, gehofft, dass du vielleicht eine ganz tolle Idee hast, wenn du das tust, dann wirst du, wenn er dann so reagiert, dann wirst du merken, oder damit kannst du... Nee. Ich habe schon mal gedacht, aber eifersüchtig machen kann man ihn ja auch nicht. Nein. Also gar nichts zu diskutieren mehr nach 8 Jahren. So, Ulrike, mehr kann ich nicht sagen. Alles klar. Ich wünsche dir viel Glück, wirklich, von Herzen. Ja, nochmal danke für deine Wendung so. Sehr gerne. Alles Gute. Gut rüber und hörst du mal gut zu und so, finde ich klasse. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wildrut ist hier. Ja. 65, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Wildrut, um was geht's denn? Ich kann keine Nacht richtig schlafen und deshalb guck deine Sendung. Und es geht darum, dass ich das furchtbare Sterben von meinem Mann nicht vergessen kann. Wann ist dein Mann denn gestorben, Wildrut? Vor 2 Jahren. Ja. Der hatte einen Tumor im Kopf und ist binnen eines Vierteljahres gestorben. Binnen eines Vierteljahres. Ist er noch operiert worden? Nein, ist nicht operiert worden. Das ging nicht mehr. War in 3 Kliniken, also beim zweiten war er in der Uniklinik und da hieß es, also er müsste zur Bestrahlung in einer anderen Klinik. Und in dieser Klinik, da hat man ihn nicht bestrahlt, sondern man versuchte das Übel an der Wurzel zu packen mit Chemotherapie. Und das ging erstmal nicht, das kriegte er dann dort eine Lungenentzündung und später dann gab es doch noch eine Chemo und nach dieser Chemo hat er dann den Klinikvirus, dieses mRSA. Ach du lieber, das auch noch. Alles aus, ja. Da sollte er dann zu guter Letzt mit diesem Klinikvirus nach Hause. Und ich konnte die Pflege nicht übernehmen, da ich selber also krank bin. Ich hatte einen Steißbeinbruch, Lendenwirbelbruch, Osteoporose und eine Polyneuropathie und Herzschwäche und Diabetes. Also ich ist ja dann in ein Pflegeheim gekommen. Ja, und dann sollte er in Kurzzeitpflege und kein Heim wollte ihn haben. Und wo ist er dann hingekommen? Dann meine Töchter, dass die Klinik das weiter übernimmt und hatten sich einen Termin ausgebeten. Und das war kurz vor Pfingsten, vor 2 Jahren. Und bei diesem Termin hat man ihnen dann knallhart gesagt, er würde wahrscheinlich Pfingsten gar nicht überleben. Wo ist er denn dann gestorben? Ja, er ist in der Klinik an diesem in der Klinik. An diesem Virus auch gestorben, ne? Ich stelle mir das als eine sehr schwere Leidenszeit vor. Ja, also es war grauenvoll. Ich sehe ihn immer noch da liegen. Er war zuletzt halbseitig gelähmt und aus seinem Mund kam immer Schleim und er hat nur noch geröchelt. Und ich habe mir das jeden Tag mit angesehen. War er bis zum Schluss bei klarem Verstand? Nein. Nein. Also die letzten Tage konnte er nicht mehr sprechen und sich überhaupt nicht mehr äußern irgendwie. Als er dann verstorben ist, warst du dabei? Nein, ich war nicht dabei. Das war dann in der Nacht. Also am Tag war ich da gewesen. Und abends waren dann noch also meine Schwiegermutter dort und mein Schwiegersohn. Und in der Nacht ist er dann verstorben. Und meine Tochter ist dann angerufen worden. Und man hat mir das morgens, dann hat das meine Tochter mir gesagt. Ja, bist du dann nochmal in die Klinik gefahren? Hast du ihn sehen können? Nee, ich habe ihn dann in der Klinik nicht gesehen, sondern er war dann in der Kapelle hier aufgewacht. Ah ja. Und dass ich Abschied nehmen konnte von ihm. Hast du denn, als er in den Wochen zuvor, ich gehe mal davon aus, dass ihm auch klar war, wie ernst die Situation ist. Ja, aber das hat er immer verdrängt. Hat's verdrängt, das heißt, ihr habt... Hatte ihm auch einen Pfarrer geschickt und so. Und den hat er schnell also vom Thema abgelenkt. Ach so, das heißt, ihr habt persönlich dann nicht Abschied nehmen können. So, insofern nicht. Nein. Wie lange warst du verheiratet, Wiltrud? 45 Jahre. 45 Jahre. War es eine gute Ehe? Ja, also es war, manchmal war es ein bisschen schwierig, weil mein Mann, der war also ein bisschen Nörgler und Meckerer. Aber trotzdem habe ich gespürt, dass er mich gern hatte. Ja. Also wie ich im Krankenhaus gelegen habe, da ist er zweimal am Tag zu mir gekommen. Ja. Und jetzt hast du die schlimmen Bilder seiner letzten Tage und Stunden vor Augen. Und was mich auch noch verfolgt, also wie er dann tot war, und da hat meine eine Tochter gesagt, wir hätten uns immer nur gestritten. Hat die Tochter gesagt? Ja, und das stimmt insofern nicht. Also es war halt immer so Alltagsgeplänkel, also irgendwelche Sachen, also die unwichtig waren. Warum tut man sowas? Warum sagt die Tochter in so einer ernsten Situation sowas Schlimmes zu dir? Ja, ich weiß es nicht. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei? Zwei, ja. Zwei Töchter. Und diese Tochter, die das zu dir gesagt hat, war die mehr so dem Vater zugetan oder... Och, also ich weiß auch nichts, kann man an sich so nicht sagen. Als Kind hatten wir also sehr schwieriges Verhältnis. Mutter und Tochter, also es war sehr schwierig. Aber also wie sie dann also 14, 15 war und so, da war das anders geworden. Da hat sie sich an sich auch immer für mich eingesetzt. Ne? Machst du dir denn vielleicht auch aufgrund dessen, was die Tochter gesagt hat und überhaupt, machst du dir Vorwürfe, dass du vieles oder einiges falsch gemacht hast in deinem Leben mit ihm? Nein, das kann ich an sich nicht sagen. Denn also mein Mann, der stand immer unter Druck von seinen Eltern. Und deshalb habe ich gedacht, dass er sich auch mir gegenüber manchmal so verhalten hat. Ne? Also ist die Sache, für dich ist die geklärt und das war einfach nur eine Gemeinheit, dass deine Tochter das zu dir gesagt hat. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das der Schmerz war momentan. Vielleicht, also, ja. Sie hat es hinterher nicht wiederholt. Nein. Vielleicht war es auch der Schock, der Schmerz des Todes, dass ihr das da so rausgerutscht ist. Ja. Vielleicht, ja. Ja. Die ganze Sache ist jetzt 2 Jahre her, sagst du. Ja. Und dennoch hast du die Bilder immer vor Augen. Immer vor Augen. Tag und täglich. Ich habe auch noch also an diese Pflegedienstleitung von der Klinik geschrieben, und weil er auch nach meines Erachtens nicht so gepflegt worden ist, wie das also Schwerstkranke, wie man das machen müsste. Und da hat man mir einen Termin gegeben, nicht? Und dann bin ich auch hingefahren und habe das gesagt, und ja, angeblich waren sie sichtlich betroffen von meinen Ausführungen und angeblich wollten sie das verbessern. Aber das hilft mir ja nicht mehr. Aber ich finde gut, dass du diesen Termin wahrgenommen hast und dass du denen das gesagt hast. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Ja, und man hat mir dann gesagt, also weil ich auch gesagt habe, dieses furchtbare Sterben und so weiter. Und da hat man mir gesagt, mein Mann hätte das wahrscheinlich nicht so empfunden. Ja, das sagen die immer so. Das wissen die auch nicht, wie man das empfindet. Das ist es, ja. Niemand weiß das. Niemand ja, und das kommt mir immer wieder in Sinn. Hm. Hast du denn Menschen, mit denen du darüber öfters reden kannst, so wie wir beide jetzt reden? Naja, ich will mal sagen, es ist halt so, man will, die meisten wollen das denn auch nicht mehr hören, ne? Nach einer gewissen Zeit. Das heißt, du frisst das alles so in dich hinein? Ja, im Moment nicht. Also ich bin bei einer Psychotherapeutin. Ach so, das bist du. Das ist ja, schon mal interessant. Da hast du einen Gesprächspartner. Ja, und der sage ich das halt auch. Ne? Hast du das Gefühl, dass du da gut aufgehoben bist? Ja, soweit schon. Ja. Aber ich will mal sagen, die Bilder, das lässt mich einfach nicht los. Mhm. Und ich denke immer, hättest du ihn in eine andere Klinik gebracht oder was, ob das besser gewesen wäre, ob ich ihn irgendwie hätte. Ach so, diesen Vorwurf, oder diese Sorge gibt es schon, dass du dir da Gedanken machst. Dass du, ja, genau. Mhm. Ja, das weiß man nicht. Das ihm kann man, da hätte irgendwie helfen können, ob, weiß es nicht. Nur ist es ja so, dass in Deutschland die Gesetzeslage so ist, dass man, dass auch den Ärzten nicht so ein ganz großer Spielraum bleibt, zu helfen. Ja. Also man kann natürlich viel machen, dass die Menschen keine Schmerzen ertragen müssen und so weiter, aber irgendwo sind natürlich auch Grenzen gesetzt. Vielleicht wäre es in jeder anderen Klinik genauso gelaufen, wie in der er war. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, wir hatten uns so viel von dieser Klinik versprochen. Mhm. Nicht, weil ich gedacht habe, ja, also diese Klinik hat einen guten Ruf und aber ich bin also bitter enttäuscht worden, auch über die Pflege. Mhm. Wildhut, Kranke muss man auch entsprechend behandeln und also. Absolut, absolut. Ja. Also, dass du in einer Therapie bist, in der Situation, finde ich schon mal sehr wichtig und sehr richtig. Ja. Ich würde dir gerne noch raten, und wir können dir gerne behilflich sein, ein bisschen zu suchen, dass du in deiner Umgebung in eine Trauergruppe gehst. Ja, das hat man mir auch schon mal angeraten, aber ich wollte das nicht so gerne. Versuch's doch mal. Ne? Weißt du, du kommst mit Menschen zusammen, die alle ein schweres Schicksal hinter sich haben, genau wie du. Ja. Und da kann man immer offen sprechen. Da geht man den anderen auch nicht auf den Geist, weil die genau das Gleiche empfinden wie du. Ja, aber mittlerweile ist es ja auch schon 2 Jahre her. Ne? Ja, aber das ist doch unter Umständen gar keine Zeit. Ja. Das ist überhaupt keine Zeit unter Umständen. Ich würde gerne, dass meine Psychologin ein paar Worte mit dir spricht. Ja. Und sie vielleicht dir das auch noch ein bisschen erklärt mit den Trauergruppen und dir einfach eine Adresse an die Hand gibt, dann kannst du es ja entscheiden. Ja, ist gut, danke dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute, Wildrud. Ja, danke. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Danke. So, ihr Lieben, jetzt der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, so wie wir es immer vor der Sommerpause machen, heißt das Thema, so ging es weiter. Und ich möchte gerne mit guten Bekannten reden, nämlich mit Leuten, die schon mal hier in dieser Sendung mit mir gesprochen haben. Und bei denen sich danach dann noch etwas weiterentwickelt hat oder vielleicht ist irgendwas Besonderes noch geschehen. Wie ging eure Geschichte weiter und wie geht es euch? Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon einmal gesprochen habe und die denken, na, ich rufe nochmal an und erzähle ihm mal und erzähle den Zuschauern und Zuhörern, wie es sich dann bei mir weiterentwickelt hat. Ich bin da sehr interessiert dran und die letzten Jahre waren das immer sehr interessante Sendungen und ich habe mich sehr gefreut, mit Leuten zu sprechen, die vielleicht auch schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit hier mal angerufen haben und wo dann etwas ganz, ganz Verrücktes oder Dramatisches oder auch ganz Tolles passiert ist. Und wir wir freuen uns dann alle mit euch gemeinsam. Also, wenn ihr gerne morgen mitmachen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050. Ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen hier bei uns geschaltet. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Dann noch ein paar Stichworte, wenn ihr mailt, zu eurem Anruf damals und vor allen Dingen auch, wann ihr bei uns angerufen habt. Also ungefähr, muss nicht auf den Tag genau sein, damit wir es nur grob einordnen können. So ging es weiter. Ich möchte morgen mit Leuten reden, mit denen ich schon mal geredet habe. Jetzt geht es weiter mit der freien und offenen Themenrunde. Ich bin verbunden mit Bianca und die ist 15. Hallo Bianca. Hallo Domian. Hallo Bianca. Ja, ich habe ein großes Problem. Erzähl. Und zwar, ich bin schwanger. Du bist schwanger? Ja. In der wievielten Woche? In der 10. In der 10. Woche? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also ich weiß, wie es dazu kommt, aber nichts so gefallen. Ja, ich hab öfters meine Pille vergessen. Und so sollte man ja nicht, ne? Ja, und halt an diesem Tag nicht mit Kondom. Ja, und so ist es halt passiert. Aber du bist rundherum informiert, wie man richtig verhütet? Ja. Ja. Und da darf man natürlich die Pille auch nicht vergessen. Nee, ich weiß. Wie alt ist denn der Vater des... Der ist 18. Der ist 18. Hm. Weiß der denn schon Bescheid? Ja. Er hat mich verlassen. Bitte? Er hat mich verlassen. Der hat dich verlassen? Ja. Na, deshalb, nachdem du das gesagt hast? Genau. Er meint, er will kein Kind, er ist noch nicht bereit dazu. Er möchte lieber Spaß im Leben haben, anstatt ein Kind. Na super, der hat ja Spaß mit dir und dann haut er ab. Genau. Das ist ja ein Typ. Wer weiß es denn sonst noch? Nur mein Freund, also mein Ex-Freund jetzt und meine Freundin. Wie alt ist die Freundin? Die ist 22. Die ist 22, oh, du hast aber schon eine reife Freundin. Ja, das ist von der Schwester eine Freundin. Verstehe. Deine Eltern wissen noch nichts? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich denen das sagen soll. Also. Wie ist denn jetzt überhaupt dein Gefühl, Bianca? Du bist mit 15, du bist sehr jung und bist schwanger. Was fühlst du dabei? Also ich auf einer Seite denke ich, ja, abtreiben wäre besser wegen meinen Eltern und so. Aber auf der anderen Seite denke ich, ja, es ist ein Lebewesen, es ist mein Baby, mein eigenes Fleisch und Blut. Also ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Mhm. Was sagt denn deine Freundin, die ja nun schon ein bisschen erfahrener ist, 22 Jahre alt ist? Ja, sie meint, ich soll also behalten, es ist halt ein Kind, ne? Was meinst du denn, was deine Eltern sagen? Ja, sie werden mich erstmal anschreien und vielleicht verstoßen sie mich, weil die wollen keinen Sex vor der Ehe, also. Oh, aus so strengem Elternhaus kommst du? Ja. Was machen deine Eltern? Sind die religiös sehr engagiert oder... Nicht so doll, also gerade nur in diesem Thema sind sie sehr streng. Sonst gar nicht mal so konservativ? Nee, eigentlich nicht, also es geht. Aber in diesem Thema sind sie besonders. Bist du Einzelkind? Ja, ich bin Einzelkind. Du bist Einzelkind, oh. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit ruht auf dir. Was macht der Papa vom Beruf? Wie bitte? Was macht der Papa vom Beruf? Der ist Bankkaufmann. Der ist Bankkaufmann. Wird denn so über Sexualität bei euch auch gesprochen in der Familie oder ist das eher ein Tabuthema? Tabuthema, reden wir gar nicht drüber. Auch so Aufklärung und so hat nicht stattgefunden bei dir? Nee, nur von der Schule. Weißt du alles von der Schule, von der Straße, von den Freundinnen und so weiter? Genau. Mhm. Kein Wort über Sex in der Familie? Nein. Das ist ja krass, das ist ja wie ganz früher. Ja. Und du schätzt das so ein, dass deine Eltern... sehr radikal unter Umständen reagieren, wenn die es erfahren? Ja. Also ich bin da sehr sicher, dass das so sein wird. Du bist Schülerin noch, ne? Ja. Mhm. Das heißt, du hast richtig Angst jetzt, richtig existenzielle Angst. Ja. Das ganze Leben könnte sich radikal verändern bei dir. Genau. Mhm. Mann, Bianca, aber ich sag's mal ein bisschen salopp, da arbeitet natürlich die Zeit gegen dich, ne? Jeder Tag, jede Woche, die vergeht... desto mehr bist du gedrängt, die Wahrheit zu sagen und nach außen zu treten. Du kannst es nicht verstecken. Nee, ich weiß. Deine Freundin kennt ja nur auch deine Familie, gehe ich mal von aus, deine Eltern. Was meint die denn, wie du mit deinen Eltern jetzt verfahren sollst? Also sie meint, es sollte das Kind heimlich austragen oder halt abtreiben lassen. Aber sie ist eher dafür, dass man es halt nicht abtreibt. Also, ich finde erstmal gut, dass du jetzt angerufen hast, weil du sitzt da ja alleine mit einem Riesenproblem, mit einer Riesenentscheidung, die dich dein, ich sag dir, diese Entscheidung, die du jetzt triffst, die wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Egal, wie du sie triffst. die ist nicht danach irgendwie erledigt. Wenn du mal 50 bist oder 40 oder so, wirst du dich mit dieser Entscheidung noch beschäftigen und auch identifizieren müssen. Mhm. Also, ich finde ganz wichtig, dass du zu einer Beratungsstelle gehst. Da helfen wir dir gleich mal ein bisschen weiter, wo du da hingehen könntest. Okay. So, dann wird zwangsläufig, werden deine Eltern eingeweiht werden müssen. Mhm. Also mit heimlich austragen und wie soll das gehen, heimlich austragen und dann? Ja, Adoption. Und das alles so, ohne dass deine Eltern was wissen. Das geht nicht. Das geht nicht. Du brauchst eine neutrale Beratung, eine gute neutrale Beratung. Da werden wir dir jetzt behilflich bei sein. Und da könnt ihr dann auch gemeinsam, du und die Beraterin oder der Berater, wer immer da sitzt, könnt dann planen, wie ihr euch verhalten werdet oder wie du dich verhalten sollst, auch gegenüber deinen Eltern. Wie ist denn so überhaupt dein Verhältnis zu deinen Eltern? So ist das eigentlich sehr gut. Sehr gut. Mhm. Hältst du es wirklich für möglich, dass die dich rausschmeißen? Ja, also in dem Fall, also ich finde schon, also weil wenn sie so in den Nachrichten hören, Kind schwanger und so, dann sagen sie mal, wenn das bei dir passiert, du weißt, was da passiert und so. Das ist ja schrecklich, wenn Eltern so sind, finde ich. Ja. Ich meine, das ist schon eine dramatische Situation für dich genug. Da muss man als Eltern ja eigentlich dann zu der Tochter stehen und gemeinsam überlegen, jetzt das Beste aus der Situation zu machen, finde ich. Ja. Ja. So, Bianca, du wirst von einer sehr netten Frau angerufen, nämlich von meiner Psychologin im Hintergrund, der Sabine, gleich. Mhm. Und die wird dir die Beratungsstelle nennen und mit der kannst du da auch nochmal ausführlich reden, wie das vielleicht geschickt und am klügsten mit deinen Eltern einfädelst. Ja. Mach nichts heimlich, mach nichts hinterm Rücken, das kommt dann doch irgendwie raus und du gerätst in noch viel größere Probleme, als du jetzt schon drin steckst. Ja, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt das Kind behalte wegen dem Geld und so. Genau, da sind tausend Fragen, die man klären muss. Deswegen brauchst du eine solide, professionelle Beratung und Menschen, die dir zur Seite stehen in der Situation jetzt. Welche Stufe bist du, welcher Klasse? Hm? In welcher Stufe oder Klasse bist du? In der siebten. Was willst du mal beruflich machen? Habe ich noch nicht so Gedanken drüber. Keine gemacht. Träume? Nein, nicht wirklich. Gar nichts? So Sängerin. Bitte? Sängerin. Ja, Sängerin kann man sowieso immer noch werden. Erstmal irgendwas Solides muss man lernen. Da guckst du wahrscheinlich auch mal DSDS, ne? Ja. Und denkst, da könnte ich auch mal stehen und singen. Genau. Jetzt musst du erstmal was anderes erledigen. Das ist jetzt alles wichtiger. Das ist jetzt sauernst, die ganze Geschichte. Bianca, du legst bitte auf und wirst von uns zurückgerufen und ich wünsche viel Glück und alles Gute. Okay, vielen Dank. Bitteschön, tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Hans. Hans ist 60. Hallo Hans. Hallo Domian. Hallo Hans, um was geht's? Ja, ich habe deine Sendung gesehen über die Millionäre. Ja. Und da konnte ich mich nicht melden, weil bei mir ging's nicht gut aus. Und ich erzähle nur kurz, wie es dazu kam. Also ich bin von zu Hause ausgerückt nach Berlin, von Solingen gegangen und habe dort Kaufmann weitergemacht. Also ich hatte eine Kaufmannslehre hinter mir. Also von Solingen nach Berlin? Ja. Ja, als junger Kerl. Ja, als 20-Jähriger. Ja. Und war dann Filialleiter in Berlin und habe abends auf der Handelsschule, also Hochschulinstitut für Betriebswirtschaft, den Betriebswirt nachgemacht, dass dann ein Fachhochabitur nachkam. Was in der Zeit wahrscheinlich sehr anstrengend und schwierig war, ne? Schwierig, zumal auch noch mein Personalchef von der Firma mich gesehen hat bei einer Gastvorlesung. 18 Uhr, da hätte ich ja noch die Kassen abschließen müssen. Und aber der hat das mit mir gut gelöst. Ah ja, also dann guten Abschluss gehabt? Bitte? Dann hast du einen respektablen Abschluss gemacht. Ich habe einen sauberen Abschluss gehabt. Ja, ja. Also nicht weit unter 3. Ja, so. Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich so für mich gedacht, ich muss was ausprobieren, bin handelsfreier Handelsvertreter geworden, also wirklich selbstständig, für Sweda, Monroe Sweda, und habe Kimball und habe Lochstreifenstanzer, damals gab es das eben noch, und Computersysteme verkauft. Mhm. Und da war ich der zweitbeste Verkäufer von 50 in ganz Deutschland. Wow. Und habe damals im Monat 6.000 Mark verdient. Das war in welchem Jahr? Dann war das 64 oder so. Oh ja, oh, das war viel Geld gewesen. Ja, es war viel Geld. 6.000 Mark 1964, da warst du ein reicher, eigentlich ein reicher Mann. Da war ich damals schon ein reicher Mann. Ja, kann man so sagen. Mhm. Durchschnittlich. Also es war noch mehr, es kam ja noch Quartalsprovisionen und Halbjahresprovisionen dazu. Und dadurch, dass ich immer unter den ersten zwei besten Verkäufer Deutschlands war, ich habe an die Metro verkauft, ich habe an C&A die Kimball-Etiketten verkauft und. Ja. Also das lief fantastisch. Da warst du wie alt? Ja, ich sag so 22. 22, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Und dann? Ja, dann habe ich heiraten dürfen. Ich knüpfe mal so eben an die Vorgängerin. Mhm. Also ich habe die Frau geheiratet, die ein Kind von mir bekam. Ach so. Und dann kam Sicherheit ins Spiel. Mhm. Dann kam der alte Spruch von der Uni zu Unilever. Und dann war ich bei Unilever Trainier in Hamburg. Premier heißt also Direktor oder sowas? Nee, Trainier. Ach, Trainier, ach so. Okay. Das heißt? Ja, ich habe Ausbildung, Marketing, genau, Management, alles. So, alle Stellen durchgegangen. Ja. Verkauf. Und also weiter sehr erfolgreich gewesen. Nee, das war eben nicht erfolgreich schon, aber für ein Gehalt von 800 Euro. Ach so, jetzt verstehe ich erst. Monat. Ach so, das war dann quasi ein beruflicher Abstieg war das. Unilever ist eine Firma, geht man hin bis zur Rente. Ach so, das habe ich nicht so gewusst. Ich dachte, das wäre so ein weiterer Aufstieg gewesen. Nein, ich verstehe schon. Ich bin bewusst in eine sichere Arbeitsstelle gegangen, eben des Kindes wegen und der Familie wegen. Ja. Und wollte mich dann selbstständig machen mit meiner Frau, als das Baby größer war, also so 3 Jahre. Mhm. Und das hat sie nicht gewollt. Da ist meine erste Eigentumswohnung draufgegangen. Da habe ich mich scheiden lassen. Mhm. Und war bei Oetker dann Marketingdirektor für Süddeutschland, für die gesamte Oetker-Firma. Und was ja wieder ein Aufstieg war dann. Das war, da habe ich wieder ordentliches Geld verdient, also so 5.000 Mark im Monat. Ja. Und es hat mir dann aber nicht gefallen, Menschen rauszuschmeißen. Mhm. Und dann habe ich mich beworben auf eine anonyme Anzeige als Ausbildungsleiter. Und das war pharmazeutische Industrie in München, einer Firma. Und danach, das habe ich 5 Jahre durchgehalten. Ich habe die IHK-Bücher zu den Prüfungslehrgängen geschrieben, zu Heilpraktiker und so weiter und so fort. Ich will das nicht im Detail jetzt. Nee, du kannst ja mal so grob deine Geschichte so erzählen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als freier Berater für speziell, auch spezialisiert. Ich knüpfe an, das waren alle Spezialisten, die Millionäre geworden sind. Bei dir, ich habe mich speziell in der Pharmaindustrie. Bist du denn dann auch Millionär geworden? Ja, genau. Du bist Millionär geworden. Du hast es geschafft, so viel zu verdienen, dass du eine Million D-Mark auf dem Konto hattest. Ja, mehr, mehr. Mehr? Viel mehr. Wie viel? Also um die 5 Millionen. 5 Millionen D-Mark? D-Mark. In den 70er Jahren so? Richtig. Wahnsinnig viel Geld. Ja, es ging bis in, ich weiß nicht, wann der Euro kam, aber es ging bis in die 80er. Ich habe dann ja von meinem 32. Lebensjahr bis zum 50. war ich ja selbstständig und ich war einer der Besten oder überhaupt der Beste in Europa. Also ich habe in Österreich, Schweiz, Dänemark, Holland gearbeitet. Jetzt hast du gerade ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ich habe jedenfalls so verstanden, so in der Richtung, es ist dann immer alles in den Bach runtergegangen. Ja, das kommt ja jetzt. Das heißt, du bist heute kein Millionär mehr? Nee. Ich erkläre es, es ist ein bisschen kompliziert. Also, ich war nie zu Hause, habe trotzdem 2 Häuser gebaut. Mhm. Meine Villa liegt zwischen dem Starnberger und dem Ammersee. Nicht schlecht. Ja. Nicht die schlechteste Gegend, würde ich mal sagen. Auch nicht die billigste. Nee. Aber die hast du noch, die Villa? Die ist abbezahlt und die darf ich auch behalten. Und aus der rufst du jetzt gerade auch an? Aus der rufe ich jetzt an. Aber du hast dennoch eine ganze Menge Geld verloren. Ja, jetzt ging das ja weiter. Ich habe in Österreich und der Schweiz gearbeitet, Holland und so. Und in Österreich und Schweiz habe ich Konten angelegt und habe das Geld mir dorthin überweisen lassen von den Firmen, mit denen ich unterwegs bin. Und ja, ich war 150.000 Kilometer, habe ich im Jahr Auto gefahren, nach dem Motto, arbeite was, dann hast du was, dann bist du was. Und dann kam die zweite Scheidung. Ich habe mit 40 nochmal geheiratet. Ja. Und dann kam die zweite Scheidung mit 50. Ich ahne schon. Ja. Das heißt, die Scheidung hat dir wahnsinnig viel Kohle gekostet. So ist es. Wie viel Geld hat die Scheidung gekostet? Ja, erstmal die Hälfte überhaupt. Aber ich musste ja jetzt, da ja meine jetzt Ex-Frau, von den Konten in Österreich und der Schweiz wusste, die musste ich jetzt steuerehrlich machen. Ach so. Steuerehrlich heißt, du musstest eine ganze Menge Steuern nachzahlen? Ich habe mich beim habe eine Selbstanzeige gemacht, habe einen extra Steuerexperten, also gibt es Steuerrechtsanwälte, die das machen. Ja. Und der hatte mit dem Finanzamt vorher ausgehandelt 5 Jahre. Ja. Rückwärtend zahlen, war ich mit einverstanden. Wie groß war die Summe denn in Österreich oder der Schweiz? Ja, lass mich nur kurz ausreden. Ich war mit der Hälfte erstmal einverstanden und dann kam es, also 5 Jahre rückwärts, und dann kam plötzlich vom Finanzamt danach, nachdem ich das bezahlt habe, 10 Jahre rückwärts. Oh. Und da war dann so gut wie nichts mehr da. Dann sag mir mal, wie viel Geld da flöten gegangen ist. Ja, 2 Millionen. 2 Millionen. Allein ans Finanzamt und an die Frau? Wie viele Millionen ging an die Frau? Ja, auch die Hälfte. Ach, also nochmal 2 Millionen. Ja, also es war alles im Prinzip weg. Mhm. War alles weg. Also in der Zwischenzeit waren es ja Euro geworden. Ich habe ja an der Börse spekuliert und habe an der Börse noch gewonnen und auch mal verloren, aber mehr gewonnen. Kann man ja sagen, dass die Frauen dich ins Unglück gestürzt haben? Nee, ich mich selber. Ich heiße ja Hans und nenne mich auch Hans im Glück. So, ich freue mich jetzt, dass ich nichts mehr habe und dabei noch gesund bin. Na, du bist so lustig. Gesund, wie ich bin. Nichts mehr habe. Du hast eine Villa am Starnberger See. Da würde ich nicht sagen, du hast nichts. Ja, die darf ich auch behalten. Wahrscheinlich, wenn du die verkaufen würdest, bekimmst du wieder ein Millionchen auf die Hand. Jetzt fängt es wieder an, interessant zu werden. Das glaube ich, ja. Für die Preise. Aber ich will ja gar nicht. Ich habe ja hier weniger gewohnt. Ich war ja immer im Ausland. Das heißt, du genießt jetzt dein Leben am Starnberger See? Komplett. Also lebst alleine in deiner Villa? Richtig. Ja. Und ich habe eine Zugefrau und habe einen Gärtner und... Das ist doch kommod. Also, ich mich selber überhaupt nicht bewegen kann. Ja. Du arbeitest auch nichts mehr, gar nichts mehr. Du bist jetzt... Ich arbeite noch ein bisschen als Finanzberater. Solange ich... Jetzt kommt die Geschichte. Ich bekomme ja eine kleine Rente aufgrund bei einer nicht selbstständigen Arbeit von 700 Euro. Ich bin schwerbehindert und... Da kannst du deinen Gärtner von finanzieren, was? Nee, nicht mal die Krankenkasse. Ja. Die private. Und also ich kann Sozialfürsorge beantragen mit dem Haus, aber ich fahre noch einen zu großen Mercedes. Ich darf nicht mehr als 2600 Euro haben, in irgendeiner Weise Vermögen ist, außer dem Haus. Also das gehört aber auch das Auto. Aber du beantragst keine Sozialfürsorge? Ja, ich kann es jetzt überhaupt nicht. Ja, Also wenn das mal alles so ganz weit runter ist, das wäre dann die letzte Konsequenz. Und ja. Aber du hast jetzt so, also soweit ich es verstanden habe, wohnst du mietfrei in einer tollen Villa. Ja. Und hast dennoch aber auch so viel zur Verfügung, dass du deine beiden Angestellten bezahlen kannst und dass du ganz gut über die Runden kommst. Ja, wie ich das mache, also so viel verdiene ich noch, dass ich... das bezahlen. Das, ja. Und die Einzelheiten möchtest du natürlich jetzt nicht erzählen. Doch. Habe ich ja gesagt. Ich arbeite als Finanzberater. Ja. Dafür bekomme ich Geld. Und das ist auch legal an alles. Das ist absolut alles legal. Mit dem Finanzamt alles abgeglichen und alle wissen Bescheid. Was ich jetzt mache, ist alles legal. Wenn du, das ist ja doch eine kuriose Biografie, die du hinter dir hast. Das ist noch nicht alles. Also ich habe in der Zwischenzeit Immobilienfonds geschlossene gekauft für über 1 Million. Also unfassbar. Euro. Und die sind alle in den Bach runtergegangen. Und jetzt durch die Krise? Ja, scheinbar. Wahnsinn. Berlin und so, Doblinger, ja, kann ich auch nichts für, ne? Also war nicht vorhersehbar. Aber dennoch scheint dir das gar nicht so viel auszumachen, ne? Nein, weil ich habe ja gesagt, Hans im Glück. Ja. Ich denke, das ist auch eine Befreiung. Du hast wieder neue Möglichkeiten zu denken und neue Möglichkeiten, kreativ zu sein und zu sagen, okay, ich komme mit dem Leben zurecht. Ich muss mir das mal einteilen. Ja, und wie gesagt, die Grundkonstellationen sind ja super. Also da würden dich wahrscheinlich sehr viele Menschen drum beneiden. Deshalb habe ich auch angerufen, einfach deshalb auch zu sagen, wenn du arbeitest, dann kannst du auch was werden. Also arbeite, so kannst du nie verhindern, dass was aus dir wird. Und das gilt auch in der heutigen Zeit, denn in der damaligen Zeit habe ich ja auch in der schlechten. Das stimmt schon. Aber ich glaube, es arbeiten auch sehr viele Menschen sehr hart und kommen trotzdem nicht an ihre Millionen. Die müssen einfach auch ein bisschen Glück dazu haben. Ja, genau, da gehört auch Glück dazu. Und nicht jetzt in ihrer Schicht bleiben. Also man muss auch einfach rauswachsen können. Ja. Hans, ich danke dir für den Anruf und für die sehr illustre Geschichte, die du uns da erzählt hast. Ja, ich wollte mal ein bisschen Mut machen. Ja. Schöne Grüße nach München. Also nach München nicht in die Richtung, nach Süddeutschland, nicht nach München. Nach das ist recht, Domian. Alles Gute. Gut, tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Heidi. Und Heidi ist 61. Hallo Heidi. Ja, hallo. Hallo Heidi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein sehr, sehr kranker Mann, wo im Sterben liegt. Und ja, ich einfach niemanden habe, wo ich sprechen kann. Und jetzt habe ich mir Mut gefasst und habe angerufen. Ja, dein Mann liegt zurzeit im Sterben. Ja, und zwar, das ist mein zweiter Mann. Wir sind jetzt am 2. Juli, sind wir 10 Jahre verheiratet. Mhm. Mein Sohn hatte Postagentur gehabt mit Spielzeuglade. Das habe ich fast 10 Jahre gemacht und habe aufgehört, weil es ihm immer so ein bisschen schlechter gegangen ist mit dem Herz. Das war jetzt vor 1,5 Jahren. Und seit den 1,5 Jahren ist er eigentlich nur im Krankenhaus gewesen. Ja, was hat er für eine Erkrankung? Seine Herzmuskel arbeitet nur 15% noch. Ja. Dann hat er Diabetes gekriegt, offene Beine, die habe ich jetzt Gott sei Dank zugekriegt. Das sind wir dann immer in Fuß. Ist er denn zu Hause im Moment oder liegt er im Krankenhaus? Der ist im Krankenhaus und kommt morgen wieder, weil die machen nichts mehr. Mhm. Also sie hätten jetzt eventuell noch wegen der Luftnot in die Lunge sonst irgendwas einsetzen können, aber da wäre er dann gleich verstorben. Das heißt, man wird ihn entlassen zum Sterben nach Hause? Ja, genau. Weiß er das, dass es so ernst ist? Also wir haben im Oktober das Urteil gekriegt, da war er im Herz drin und Blutanämie. Mhm. Da haben sie gesucht, woher er immer das Blut verliert. Und da haben wir die Diagnose gekriegt, Lungenkrebs kleinzellig. Lungenkrebs hat er auch noch dazu? Ja, genau. Ach so. Mhm. Und da haben sie von der Chemo gesprochen und haben sie aber nur eine machen können wegen seinem allgemeinen Zustand. Verstehe. Mhm. Und dann haben sie gesagt, sie machen nichts mehr. Mhm. Und er soll die Zeit, wo er noch hat, genießen. Wie nimmt er das denn auf? Er spricht gar nicht drüber. Gar nicht. Wie alt ist er? Mein Mann ist jetzt im Januar 74 geworden. Ja. Und er spricht gar nicht darüber, was ja, finde ich, noch bedrückender dann ist, wenn gar nicht darüber gesprochen wird. Er ist im März, haben sie ihn auf die Palliativstation gelegt. Mhm. Und da ist er dann fast 2 Wochen gelegen. Und da haben sie auch den Hospizdienst geholt, aber er hat es abgelehnt, er wollte das nicht. Möchtest du gerne, dass er nach Hause kommt? Ich habe ihm das versprochen. Ja. Ist das verbunden mit schwerer körperlicher Anstrengung für dich auch? Es geht eigentlich, weil ich habe das Glück, ich bin geschieden und mein geschiedener Mann wohnt nebendran. Wir sind aber schon 35 Jahre geschieden, sind also befreundet. Und er hilft dir dann ein bisschen dabei? Und er hilft mir jetzt, da hat mein Mann auch im Garten geholfen. Und die beiden Männer können auch miteinander? Die können nicht miteinander, Gott sei Dank. Ja. Ich bin ja schon 35 Jahre geschieden. Und schließlich 2 Kinder da, ich finde es dann nicht schön, wenn man so lang streitet, weil die Frustzeit ist ja vorbei. Und da bin ich ganz froh, der hat mich jetzt auch immer mit ihm ins Krankenhaus gefahren oder gerade wegen den offenen Beinen nach Stuttgart rein. Kann er denn noch aufstehen alleine? Er hat bis vor 3 Wochen, nee, allein immer, ich muss ihn schon, wir haben jetzt so einen Gehwagen. Und ich muss ihm schon helfen. Und aber das geht dann schon. Aber jetzt in den letzten 3 Wochen ist es eigentlich nicht mehr gegangen. Habe ihn dann schon ein bisschen gefüttert. Und ist er denn noch? Hat er denn noch Appetit? Nee, fast nicht. Er hat jetzt 40 Kilo abgenommen. Ja. Und das Blut war halt jetzt wieder auf 7,2. Normal ist 12 bis 16. Ah, ja. Er hat jetzt wieder 4 Liter Blut gekriegt. Und jetzt haben sie gesagt, entweder auf Palliativstation. Oder nach Hause. Oder nach Hause, ja. Und er hat mich einmal gefragt, wenn irgendwas wäre, gell, du lässt mich bitte daheim, du lässt mich nicht fordern. Mhm. Und da fühle ich mich auch so gebunden dran. Ja, wenn er sich das wünscht, dann muss man das auch machen. Ja, ne? Und wenn es gar nicht geht, dann muss halt ein Pflegedienst kommen oder ein Palliativpflegedienst, wenn es das bei euch gibt, das weiß ich nicht. Ja, das gibt es bei uns, aber er möchte das nicht. Er möchte gar niemand. Es soll nicht auch von unserer Bekannten oder so, darf gar niemand mehr kommen. Also wir sind praktisch Okay, aber da muss man natürlich das mal, da muss man ja auch sehen, wie viel du leisten kannst. Ja klar, und wenn du sagst, ich erfülle ihm seinen Wunsch, dass er nach Hause kommt, muss er natürlich auch vielleicht einen gewissen Kompromiss machen, wenn du das definitiv nicht mehr kannst, dass da eine Hilfe mal ab und zu kommt am Tag. Das ist ja dann auch zumutbar. Ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Vor was hast du genau Angst? Und ganz genau wie das vor dem Sterbe. Vor dem Sterbe. Ja. Vor dem Sterbeprozess. Ja, ich tue schon, weil er tut mich nachts auch. Er schläft meistens im Wohnzimmer, weil ich da so Antidekubitus-Auflage habe, dass es sich nicht wund liegt und er da einfach bequemer liegt. Und dann habe ich ihm extra so, weil er nicht mehr so laut rufen kann, so eine Hupe, wie so eine Autohupe, dass ich immer parat bin. Und also du hast alles. Ich gebe schon bald alle halbe Stunde bin ich reingegangen und habe gehorcht, ob er nur atmet. Hat denn ein Arzt eine Prognose gesagt, wie lange er noch leben? Nee, die sagen, es kann gleich sein. Oder ein paar Wochen haben sie immer gesagt. Und jetzt heute, die Ärztin hat mit mir gesprochen, er hat eine Lungenentzündung, wo sie nicht da haben sie jetzt eine Woche schon jetzt im Krankenhaus, da haben sie mir jetzt Infusionen gegeben mit Antibiotikum, aber sie kriegen die nicht in den Griff und sie meint, dass er an der Lungenentzündung verstirbt. Ja. Aber ich soll ihn halt entweder auf die Palliativpflege lassen oder räumen. Ja. Habt ihr Kinder, Heidi? Also es ist mein zweiter Mann. Ich habe zwei Söhne und er hat eine Tochter. Aber er möchte gar niemand. Meine Kinder rufen mich an und kommen höchst selten, weil er einfach dann braucht er gleich ein Tabor und dann braucht er meine Hand und dann, das ist in seinem Kopf wie. Ach ja, ich verstehe. Das heißt, er ist ganz auf dich fixiert. Ja, genau. Und du musst die Last quasi alleine tragen. Ja, es darf niemand kommen. Aber dieser Mann, dein ehemaliger, der darf kommen. Der Einzige, der schneidet ihm die Nägel und der ist leise und Gott sei Dank. Geht dann wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Heidi, das wird jetzt eine schwierige Zeit. Ja. Ein paar schwierige Tage oder Wochen werden das werden. Ja. Aber ich finde das toll, dass du ihm seinen Wunsch erfüllst. Du könntest jetzt auch sagen, nein, ich möchte, dass er auf die Palliativstation kommt. Nee, ich habe ihm das versprochen. Ja, dann muss man das auch halten. Er muss so viel leiden, finde ich. Ja. Aber ich glaube, das wirst du schaffen. Das wirst du auch schaffen. Das wird. Ja, und dann, das hört sich jetzt unglaubhaft an. Da war auch Halbesslinge erschüttert, die wo mit mir zusammenkommen. Er hat im Anfang Dezember einen Sturz gehabt. Da wollte er allein auf Toilette und hat gemeint, er schafft es nur und ist mir nachts umgefallen. Und dann hat er einen Oberschenkelhalsbruch gehabt. Das auch noch. Ja, und dann haben sie mir also 25 Mal gesagt mit dem Herz, ob er es schafft, also 50-50. Aber man muss ihn operieren lassen, weil er ja sonst vor Schmerzen schreit und gar nicht mehr aufstehen kann. Wir haben uns dann besprochen und ich habe gesagt, komm, wir schaffen das. Das hat er wunderbar geschafft. Er ist freitags operiert worden. Samstags kommt eine Ärztin rein zu ihm und sagt, und er hat ja schon ein ganz Jahr lang immer Blut gehabt. Und die kommt rein zu ihm und sagt, haben Sie eine ansteckende Krankheit? Und dann sagt er, nee. Dann sagt sie, Sie haben AIDS, Sie sind HIV-positiv und Sie haben jetzt eine Schwester angesteckt, da ist Nadel gebrochen bei der Operation. Und ich komme in das Krankenhaus. Ich habe gedacht, der wäre schon gestorben. Und zum Glück ist da ein Mann daneben gelegen und vor dem hat sie das gesagt. Und der hat mir das alles erzählt. Das war ein Wochenende, wo ich kein Menschen wünsche. Ich bin dann montags gleich. Also er ist nicht HIV-positiv. Er ist nicht. Nein. Nee, das war, aber wie kann die denn das sagen? Das weiß ich auch nicht. Das ist ja wirklich unglaublich. Wie kann man einem so schwer kranken Menschen dann so etwas so sagen? Und sie haben ihm dann nochmal 3 oder 4 Blutproben genommen und dann hat sich rausgestellt, er ist nicht infiziert. wird. Und ich bin gleich zu meinem Hausarzt, weil ich wenn er Blut kustet hat und so, ich habe das immer aufgefangen und aufgewischt. Hm. Also ich war auch Gott sei Dank nicht. Also Heidi, ich merke, dass du bist die gute Seele bei euch. Und ja, du bist schon eine tolle und tapfere Frau. Und ja, tut es jetzt auch gut, einmal drüber zu reden. Ja, und ich glaube, du wirst das auch schaffen und du wirst es und ja. es wird für dich auch ein gutes Gefühl sein, dass du dich dann so entschieden hast. Ja. Und steh deinem Mann einfach bei und das ist ja, morgen kommt er. Das ist zwar ein harter Schritt, das auch dann alles mit ja. mit zu erleben, aber du tust es für deinen Mann und das ist sehr richtig und sehr gut für dich und für euch. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Vielen ganz Dank. Viel Kraft dir und deinem Mann und alles, alles Gute. Und danke, dass ich reden durfte. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Liebe Heidi, auf Wiederhören. Auf Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. So, jetzt begrüße ich sehr herzlich Tim. Tim ist 19. Genau, hi. Und da ist auch noch eine Marie, die ist auch 19. Genau, Marie ist auch hier. Ist Marie deine Freundin? Genau. Kann die Marie mit mir auch gleichzeitig sprechen, während du sprichst? Wir haben keine Freisprechanlage, aber ich glaube, sie hört so halb. Hallo. Okay. Hallo Marie. Ihr Lieben, was ist denn los? Genau, also wir wollten uns eigentlich nur bei dir bedanken, weil wir genau vor einem Jahr deine Sendung geguckt hatten und das so ein bisschen der Auslöser dafür war, dass wir dann heute zusammengekommen sind. Ach, sag bloß. Ja, und zwar, vor einem Jahr habe ich schon gesagt, jetzt reden sie mir hier gerade rein. ja, also das war so, dass wir uns schon länger kannten. Ja. Und wir beide hatten immer so eine Verbindung durch dich, weil wir die einzigen im Freundeskreis waren, die Domian halt regelmäßig geguckt haben. Aha. Und dann hatte ich so ein bisschen immer den Vorwand mal angebracht, dass ich gesagt habe, weißt du was, wir können ja nachts eigentlich mal zusammen Domian gucken. Sehr so. Geschickt. Genau. Dann bin ich halt immer zu dir gefahren und dann haben wir Domian zusammen geguckt. Dann ist es ja schon sehr spät. Genau, und dann kann man ja auch nicht mehr nach Hause fahren. So, genau. Und dann musste ich halt zwangsläufig öfters mal bei ihr schlafen und da ist natürlich noch nichts passiert, weil wir waren, wie gesagt, nur Freunde. Yeah. Und nach 2 Monaten oder sowas, dann haben wir nach ganz lange noch nach deiner Sendung darüber geschnackt und dass wir Domian halt immer gerne geguckt haben zusammen und sowas. Und dann ist uns halt aufgefallen, dass da eigentlich doch ein bisschen mehr ist, dass wir uns doch Gefühle füreinander haben. Da kann ich mir vorstellen, dass ihr manchmal dann gar nicht richtig zugehört habt, sondern mit euch beschäftigt wart. Nee, gar nicht. Also wie gesagt, wir waren ja bis dahin noch strikt nur Freunde. Und jetzt seid ihr ein richtiges glücklich verliebtes Paar. Genau, also rein theoretisch in 4 Minuten seit einem Jahr genau. Das ist ja super. Gib mir die Marie doch auch mal, Tim. Ich geb sie dir schnell. Ja. Alles klar, ciao. Tschüss. Hallo. Hallo Marie, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja. Da freue ich mich ja. Das ist ja verrückt. Ich denke mir das ja auch manchmal, wenn ich hier so in die Kamera gucke und in das Mikrofon spreche, wer weiß, was da draußen so alles passiert währenddessen, was da so abgeht. Ja, und ja. Ihr beiden Süßen habt euch gefunden. Genau, genau vor einem Jahr. Und seid ihr denn nach wie vor unserer Sendung treu oder nicht mehr so oft? Auf jeden Fall. Also es ist immer, weiß ich nicht, so ein bisschen nostalgisch dann, wenn man das guckt, wenn man irgendwie weiß, so ja, so ist das passiert. Und auf jeden Fall, weil gerade weil es halt irgendwo auch der Auslöser war, ja, dass ja. wir es immer geguckt haben und die einzigen halt waren. Tim hat es ja gerade schon so gesagt, aber sagst du nochmal ganz genau, nach wie viel gemeinsamen Gucknächten hat es dann gefunkt? Oh, das waren bestimmt 2 Monate fast durch. Ja. Und wer hat dann den ersten Schritt gemacht, du oder er? Ja, es war ein bisschen schwer. Er war so ein bisschen bockig. Bockig? Also, keine Ahnung. Ich glaube, er wollte noch nicht so schnell was wie ich. Ah. Aber, ja, also im Prinzip, ich glaube, das lief so beidseitig. Aber so, keine Ahnung. Zuerst hatte er dann so ein bisschen Rückzieher gemacht, weil wir uns beide immer für sehr beziehungsunfähig gehalten haben. Ihr wart aber beide zu der Zeit solo schon. Genau, ja. Das waren wir, ja. Mhm, ja. Naja, und so hatte sich das dann halt entwickelt. Und dann, ja, noch ein paar Mal hin und her sozusagen, hatten wir uns dann halt darauf geeinigt, dass es wohl doch besser sei, eine Beziehung einzugehen. Das ist ja super. Und wohnt ihr auch sehr nah beieinander oder gar schon jetzt zusammen? Nee, also noch wohnen wir nicht zusammen. Ja. Aber wir haben, weiß nicht, ja, in derselben Stadt halt, also ein paar Ecken weiter. Und was macht ihr beiden? Seid ihr denn noch Schüler oder Studenten? Oder? Ja, also er ist noch Schüler und ich habe gerade Abi gemacht und so. Ja, und die Pläne, wo soll es hingehen? Ja, keine Ahnung, also alles spontan, denke ich mal. Ja, ist auch okay.